Gespräch. Sprich schnell. Die Wahrheit. Jetzt. Sag sie. Die Wahrheit. Nochmal. Du willst es. Denk dran. Sag's mir. Trau mir. Bitte mich. Nochmal. Wer sind deine Freunde? Wo sind sie jetzt? Sag es. Schluss damit. Der Schluss.